Gotta kill in im Starbucks-Becher groß. Viele von den Parkhaus-Dächern Koks. Pennerwolle mit den Nahkampfmessern los. Der Gustav, ich hol die AK-Stecher tot. Kukuchi-Brille schwarz, Cabana-Jeans blau, Dallas-Grün, Prada-Sweater rot. Tick an deine Wannabe, Tony Montana, 7 Kilo Paracetamol. Komm in der Limo mit deiner Gunne, deiner Hut und nimm mit deiner Gang ins Fadenkreuz. Jage euch, Penner, deine Member, deine Bande sind nur brave Boys. Lade neu, eliminiere mit der Beretta Menschen. Befördere dich in die Next Dimension. Kille deine Chick in der Damen-Toilette, baller die Foto, nimm die Boy, der Superlava, gib dir Kanale, Bunnies in der Motherfucking Hefner-Menschen. Auftragskiller, Desert Eagle-Clips. Kille meine Enemies unauffällig in ihrer Bude, beschleunige deine meinem Sechser Beamer, Bitch. Komm auf deine Party mit der Limousine Black. Habe dein Aufklärung mit deiner Bitch, Cousine Sex. Vergewaltige den Bizeps, ficke Germany kaputt und deine können nix. Deutsche Rapper widerlich, pulle meine Fallautomatik und baller deine Wannabe. Zerlege deine Hut so wie das Militär, der Mac, ich teile deine Body mit dem Katana Messer, kann überleben, damit da in Wake Deutschland. Alarmier die Bullen, denn ich hole meine Tommy Gun und baller das Banana-Magazin auf deine Bandana, der Ghetto-General und dir müssen alle salutieren. Ich stelle Bitches in die Kugellage, Fatboy Run. Ich beende deutschen Hunde so ein Rap, das ist die Apokalyptika. Bitch, ich steh am Abgrund und drücke ab. Ready für den Overtake. Das ist die Apokalyptika. Mach in deiner Stadt alle Mütter klar. Der Motherfucker, der die Szene bangt. Ich komm in Mercedes-Benz, ficke 30.000 Weiber, bevor der Planet verbrennt. Lade meine Kalascheuer, tot ist längst passiert. Ramm den Schwanz in deutschen Rap, bevor der Globus explodiert. Biatch. Ohne meine Mipala, komm in die Villa, zücke meine 9mm Kaliber, baller deiner Faller, meiner Liege, deine Bodyguards und kille deine Family, nehme die Kohle mit deiner Lache, nehme die Schläge, die Wagen aus Tala, Vista, lege mir die Bahn und gebe Gummilenke, souveräner Mann, die Brille, die in deiner Hut an alle deine Buddies, illegale Wache, zünde meine Filiblan, lad mir den Haze von Biatch. Komm in deinem Black Cadillac back, Motherfucker, deine Gang rennt aus Respekt weg. Check aus dem 6 deine Penthouse mit Flex im Gepäck, hol die Magnum und bang dir dein Headback. Chill in meiner Limousine mit den Affiliate Philippinerinnen, Jetset und Gang, Sex, Blackjack, 6 deinem Jackhead, du dreckiger Fagge, der Junk kratzt dein Pep aus dem Backpack. Hollywood und meiner Hut und ich poliere meine doppelte Rifle, meine Jacket in der Limousine, Sonnenbrille, Prada, Zelle, Dalabit, Zavallabulle, Zalabulle, Militärpolitiker, Zivilisten und Religionen weg, du peiner Stadt, die Apokalypse pulle meine Weapon und ich gebe dir Wannabe, so eine Millisekunde, komm mit dem Killer-Kommando, Befehle, eliminiere die Enemies, Illuminati, Motherfucker, deine Ziele mit deiner Rakete, voll auf alle Kontinente, Ende von dem Maya-Kalender, komm und verbrenne den Globus und alle lebenden Wesen, baller die atomare Bombe, eine Kollaterale, zerbärst du Mutterficker, der Lieutenant, alle marschieren in meiner Hut, am Ageddon, packe die Gun und baller, ready für das Orbe, die Supernova, die ultimative Apokalyptik, Apokalyptik, Apokalyptik. Ich beende deutschen Hunde so ein Rap. Das ist die Apokalyptika. Bitch, ich steh am Abgrund und drücke ab. Ready für den Overtake. Das ist die Apokalyptika. Mach in deiner Stadt alle Mütter klar. Der Motherfucker, der die Szene bangt. Ich komm in Mercedes-Benz, ficke 30.000 Weiber, bevor der Planet verbrennt. Lade meine Kalascheuer, tot ist längst passiert. Ramm den Schwanz in deutschen Rap, bevor der Globus explodiert. Biatch.